Heute mit Pastor Joseph Prinz. Amen. Yeah. Jahwe sei alle Ehre. Unser Gott ist ein guter Gott. Unser Gott ist ein Gott, der sich um sein Volk kümmert. Er kennt die Zahl der Haare auf unserem Kopf, hat Jesus gesagt. Wissen Sie, ich liebe meine Tochter sehr, aber ich habe noch nie die Haare auf ihrem Kopf gezählt. Und ihre Haare sind dick. Sie werden immer dicker, jetzt, da sie ein Teenager wird. Aber bei all meiner Liebe zu ihr habe ich noch nie die Haare auf ihrem Kopf gezählt. Diese Zahl ändert sich ja auch ständig. Bei manchen Leuten ist es leicht, die Haare zu zählen. Oder man muss gar nicht zählen. Aber im Allgemeinen ändert sich die Anzahl der Haare auf unserem Kopf. Sie ändert sich jeden Tag. Was bedeutet das also, dass Gott sich jeden Tag für sie interessiert? Jeden Tag. Er wacht jeden Tag über ihnen. Unser Gott ist wirklich ein guter Gott. Amen. Würden wir nur stets in dieser Gnade Gottes leben. Als das Volk Israel von Ägypten zum Berg Sinai zog, lebten sie unter der Güte und Gnade Gottes. Alles hing von Gott ab. Wenn wir Psalm 105 lesen, steht dort immer wieder: Er sandte ihnen Josef, er sandte ihnen dies, er sandte ihnen das, er führte sie hinaus mit Silber und Gold. Und es war kein Schwacher unter ihnen. Er sandte eine Wolke, die Schatten gab. Er gab ihnen Feuer in der Nacht. Er. In Psalm 105 geht es nur um das, was Gott tut. Es geht um die Güte und Gnade Gottes. Und die Folge sind Reichtum und Frieden. Aber dann kommt der nächste Psalm, Psalm 106. Und es gibt einen Grund, warum der Heilige Geist sie direkt nebeneinander gestellt hat. In Psalm 105 geht es um die Gnade. Und er hat nichts mit dem zu tun, was nach Sinai geschah. Er endet mit Sinai. Im Psalm 105 geht es nur um die Zeit davor. Es geht darin nur um Gott. Wenn alles von Gott abhängt, dann ist alles sicher und geregelt. Erst wenn etwas von Menschen abhängt, fangen die Probleme an. Im nächsten Psalm, Psalm 106, dreht sich alles um den Menschen. Dort steht: Sie, sie machten. Wir sehen dort den Satz: Sie machten ein goldenes Kalb. Sie machten dies. Sie rebellierten gegen ihn. Sie betrübten seinen Heiligen Geist. Sie, sie, sie. Und die Folgen sind Chaos und Tod. Warum leben wir also nicht in Psalm 105? Warum leben wir nicht unter der Güte und Gnade Gottes? Konzentrieren wir uns nicht auf unsere eigenen Werke und unsere Taten. Wer sich nicht auf seine Taten konzentriert, bewirkt am meisten. Wer sich auf Gott konzentriert, vollbringt am Ende viel mehr. In einer Haltung der Ruhe. Wer sich nur auf die Arbeit konzentriert, tut vieles, das alles durcheinander bringt. Und er handelt aus dem falschen Geist heraus, einem Geist des Unfriedens. Es ist also wichtig, dass wir unter der Güte und Gnade Gottes leben. Das ist auch das Jahresthema unserer Gemeinde. Er hat dieses Jahr mit seiner Güte gekrönt. Wissen Sie, warum Gott seine Güte nicht in ihrer ganzen Fülle zeigen kann? Er zeigt sie auch noch, nachdem die Israeliten das Gesetz bekommen hatten, in Psalm 106. Aber nicht in ihrer ganzen Fülle. Weil man unter dem Gesetz von Gott verlangt, dass er einen auf der Grundlage des Gesetzes behandelt. Und die Medaille hat nun einmal zwei Seiten. Das Gesetz sagt, dass der Fluch folgt, sobald man das Gesetz nicht hält. Man kann also nicht einfach nur den Segen beanspruchen, wenn man gehorcht. Man muss auch den Fluch akzeptieren, wenn man nicht gehorcht. Das ist kein gutes System. Und das kommt nicht von mir. Im Hebräerbrief kritisiert Gott selbst dieses System. In der Bibel steht, das Gesetz wurde durch Mose gegeben, aber Gnade und Wahrheit sind durch Jesus Christus gekommen. Hier hätte auch stehen können, Gesetz und Wahrheit. Aber das steht hier nicht, sondern nur das Gesetz, ohne die Wahrheit. Und ja, es ist wahr, das Gesetz ist wahr. Heilig, aber es kann uns nicht heilig machen. Das Gesetz ist gerecht, aber es kann uns nicht gerecht machen. Hier steht, das Gesetz wurde durch Mose gegeben und Gnade und Wahrheit steht auf der anderen Seite. Wenn wir uns den griechischen Text anschauen, sehen wir, dass das ein Wort ist. Oder vielmehr, dass sie wie ein Wort behandelt werden. Es sind zwei verschiedene Worte, aber sie sind beide eines. Denn das Verb bei Gnade und Wahrheit steht in der Einzahl, was sonst in der Grammatik ja nicht so wäre. Ist das nicht erstaunlich? Preist Gott! Sind Sie bereit für das heutige Wort? Lächeln Sie Ihren Sitznachbarn an und sagen Sie: Ruhe! Sagen Sie zu jemand anderem: Wenn du ruhst, arbeitet Gott. Wenn du arbeitest, ruht Gott. Wer von Ihnen möchte, dass Gott arbeitet? Gut, dann ruhen Sie. Jesus Christus war jemand, dessen Leben ganz entspannt war. Jesus hatte immer für alles Zeit. Und wer ist Jesus? Denn darüber möchte ich heute sprechen. Falls Sie sich fragen, warum hält Pastor Prince diese Predigt, dann werden Sie staunen, wie sehr unser Empfangen davon abhängt. Ob es ein Wunder ist, bei dem es um körperliche Heilung geht, oder ob Sie ein finanzielles Wunder brauchen. Ob es ein Durchbruch in Ihren familiären Beziehungen ist, eine Depression oder eine Abhängigkeit. In welchem Maß Sie die Gnade empfangen können, hängt davon ab, wie Sie Jesus sehen. Hören Sie, Ihre Sicht auf Jesus bestimmt, wie Sie empfangen. In der Bibel gibt es nur zwei Menschen, und wer mich schon eine Weile kennt, weiß, dass ich sehr oft darüber spreche. Es gibt in der Bibel nur zwei Menschen, über die Jesus sagt, dass sie einen großen Glauben haben, der Hauptmann und die syrophönizische Frau. Und das Erstaunliche ist, dass der Hauptmann nicht einmal das Wort Glauben benutzte. Er sagte nicht zu dem Herrn, ich vertraue dir, ich glaube an dich. Er benutzte das Wort gar nicht. Er sagte nur Jesus, du kannst dort, wo du bist, ein Wort sprechen und mein Diener wird gesund. So eine hohe Meinung von Jesus hatte er. So gewaltig schätzte er Jesus ein. Und deswegen sagt Jesus, wahrlich, ich habe nirgends in Israel einen so großen Glauben gefunden. Was für ein Kompliment. Und der Mann war nicht einmal Jude, er war ein römischer Heide. Amen. Und wir wollen uns heute anschauen, warum das wichtig ist. Sind Sie dabei? Schauen wir, was hier in 1. Johannes steht. Da heißt es, ich schreibe euch, ihr Väter. Es gibt drei Kategorien, Väter, junge Männer und Kinder. Wie in der Entwicklung. Zuerst ist man ein Kind, dann wird man ein junger Mann oder eine junge Frau und dann wird man ein Vater oder eine Mutter, nicht wahr? Wir haben hier also die drei Kategorien der Entwicklung und die eine ist die der Väter. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Sehen Sie diesen Ausdruck? Väter sind also die, die den erkannt haben, der von Anfang an ist. Übrigens, es ist erstaunlich, warum jemand ein Vater oder ein junger Mann oder ein Kind ist. Wir sehen hier warum. Unter den Christen gibt es solche, die manches besser verstanden haben. Solche, die Gott mehr erlebt haben. Es gibt solche, die reifer sind, nicht wahr? Natürlich haben wir alle die gleiche Gerechtigkeit in Christus. Aber was Erkenntnis und Weisheit und Erfahrung betrifft, hat Gott manchen von uns mehr gegeben. Wir wollen heute herausfinden, warum. Warum sind Väter Väter und warum sind junge Männer oder Kinder Kinder? Nun, die Sache ist die, wir alle müssen diese drei Stufen durchlaufen. Keiner wird geboren und sagt sofort, hallo Mama, diese 9 Monate waren ganz schön traumatisch. Aber da bin ich. Nicht wahr? Keiner kommt so heraus. Ein furchtbarer Gedanke, ich weiß. Aber keiner kommt so heraus. Wir sind alle zuerst Babys, die schreien und weinen. Und ein Baby muss wachsen. Aber es läuft etwas falsch, wenn man 20 Jahre alt ist und noch immer so denkt wie ein kleines Kind. Dann läuft etwas falsch. Ja, ich weiß, ein paar von Ihnen denken, das sei okay, aber das ist es nicht. Es ist nicht in Ordnung. Wir alle durchlaufen diese Stufen, das ist verständlich. Aber wir sehen hier, was einen Vater zum Vater macht. Und zwar nicht, dass er mehr tut. Der Lehre der Kirche zufolge würden viele sagen, er tut mehr. Nein, er weiß etwas. Er hat den erkannt, der von Anfang an ist. Und wer ist das? Dazu gleich. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Das sind also Menschen, die den geistlichen Kampf mögen. Sie konzentrieren sich auf den Teufel und Gott sagt, wisst ihr was? Es sind Christen, sie sind wiedergeboren. Aber sie sind erst junge Männer und noch keine Väter. Verstehen Sie? Sie konzentrieren sich die ganze Zeit auf den geistlichen Kampf. Nächster Teil. Ich schreibe euch, ihr Kinder, Paideion. Das bedeutet wörtlich kleine Kinder. Und ich weise hier darauf hin, weil Johannes im 1. Johannesbrief manchmal schreibt, ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch eure Sünden vergeben sind. Dort steht nicht Paideion für Kinder, sondern Technon, was eher ein Kosename ist. Ich schreibe euch, meine lieben kleinen Kinder. Damit sind Väter, Jugendliche und kleine Kinder gemeint. Aber hier steht das Wort Paideion. Davon ist zum Beispiel das Wort Pädagoge abgeleitet. Paideion, little child. Kind, weil ihr den Vater erkannt habt. In der Stufe des Kindes geht es also um das Kennen des Vaters. Wenn wir wiedergeboren werden, lernen wir den Vater kennen. Und ja, natürlich müssen wir den Vater immer weiter kennenlernen. Wir müssen lernen, wie man den Bösen überwindet. All das müssen wir natürlich lernen. Aber das hier zeigt, wo unser Hauptaugenmerk liegt. Schauen wir uns noch einmal die Väter an. Zweimal steht hier, ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Und wer ist der, der von Anfang an ist? Wer von Ihnen möchte kein Kind mehr sein und zu einem Vater werden? Ein Vater hat Verantwortung. Und schon gehen die Hände runter. Okay, versuchen wir es noch einmal. Ein Vater kann weitere Kinder hervorbringen, nicht wahr? Ein Kind kann das nicht. Ein Vater kann Kinder haben. Ein Vater versorgt, ein Vater gibt, ein Vater opfert, ein Vater beschützt. Ein Vater hat auch viele Privilegien, die junge Menschen nicht haben. Ein Kind kann keinen Porsche oder BMW fahren. Aber ein Vater kann das. Also, wer von Ihnen möchte ein Vater sein? Schon klar, Sie haben das mit dem Porsche gehört. Ich sollte nicht solche weltlichen Taktiken bei Ihnen anwenden. Ich wollte Ihnen nur zeigen, was alles dazugehört. Es liegt ein Segen darin, ein Vater zu sein. Was ist also ein Vater? Was macht einen Vater zum Vater? Er weiß etwas. Kennt er den Vater? Natürlich kennt er den Vater im Himmel. Ein Christ, der ein geistlicher Vater ist, kennt den himmlischen Vater. Denn das ist die erste Stufe. Aber er kennt den, der von Anfang an ist. Und wer schreibt das? Johannes. Wenn Johannes über den spricht, der von Anfang an gewesen ist, dann meint er damit immer Jesus. Sehen Sie, auch die kleinen Kinder kennen den Vater schon. Aber wer ist der, der von Anfang an ist? Jesus. Denn das Johannesevangelium beginnt so: Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge, sagen Sie, alle Dinge, sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, das gemacht ist. Mit anderen Worten, Jesus ist Gott. Und später lesen wir, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Amen. Warum ist das wichtig, dass wir erkennen, dass Jesus Gott ist? Nun hören Sie, wenn wir durch seine Wunden geheilt sind und das nur die Wunden eines guten Menschen sind, dann wird unser Herz sich nicht danach ausstrecken. Dann wird kein Glaube freigesetzt, verstehen Sie? Aber wenn mit durch seine Wunden die Wunden des menschgewordenen Gottes gemeint sind, ich sage Ihnen, der Wert Ihrer Heilung steht im Verhältnis zum Wert des Menschen. Verstehen Sie? Amen. Are you with me? Allein die Tatsache, dass er gestorben ist, wie kann ein Mensch für die ganze Welt sterben, auch für jeden, der erst in der Zukunft leben wird? Wenn er nur für die gestorben wäre, die zu diesem Zeitpunkt gelebt haben, könnte ich das verstehen. Aber in der Bibel steht, dass er für alle aus der Vergangenheit gestorben ist und für alle, die zu der Zeit lebten, als er in Jerusalem gestorben ist. Aber er ist auch für alle in der Zukunft gestorben, die je geboren werden. Und dann auch noch für jede einzelne Sünde. Wie könnte er das tun, wenn er nicht ewig wäre? Der eine, der war und der ist und der sein wird. Amen. Das werde ich Ihnen jetzt anhand der Bibel zeigen. Und damit werden Sie mehr empfangen können. Wer von Ihnen möchte mehr von Gott empfangen? Schauen wir, was in der Heimatstadt von Jesus geschah. Markus 6. Von dort zog Jesus weiter und ging in seine Heimatstadt nach Nazareth. Seine Jünger begleiteten ihn. Am Sabbat lehrte er in der Synagoge vor vielen Zuhörern. Erstaunt fragten sie, woher hat der Mann das alles? Für sie war er nur ein Mann. Einer aus der Stadt. Sie waren mit ihm aufgewachsen. Woher hat der Mann das alles? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist, dass sogar solche Wundertaten durch seine Hände geschehen? Sie erkannten an, dass er Wunder tat. Aber für sie war er nur ein Mann. Ist er denn nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Das zeigt, dass Maria nach Jesus noch andere Söhne bekommen hatte. Sie war eine Jungfrau gewesen, als Gott den Samen in ihren Leib legte, damit Jesus Christus völlig rein war. Aber nachdem Jesus geboren war, bekam er noch mehrere Brüder. Jakobus, Joses, Judas und Simon. Und nicht nur das, er hatte auch Schwestern. Leben nicht auch seine Schwestern hier unter uns? Mich fasziniert der Gedanke, dass Jesus Brüder und Schwestern hatte. Denn das bedeutet, dass es heute Menschen geben muss, die von ihnen abstammen. Ich frage mich, wer diese Menschen sind. Nur ein Gedanke. Das gäbe eine spannende Doku. Und mit all der DNA-Forschung könnte man das heute wirklich herausfinden. So kam es, dass Jesus bei ihnen auf Ablehnung stieß. Vielleicht sagen sie, nun, das war eben ihre Meinung. Nein, es ist nicht einfach eine Meinung. Jesus sagt, ein Prophet gilt nirgends so wenig wie in seiner Heimatstadt. Er konnte dort auch keine Wunder tun. Nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Und er wunderte sich über den Unglauben der Leute. Hören Sie das? Am Ende wurden in dieser Stadt nur wenige geheilt. Warum? Weil Gott der Vater bestimmt hat, wer meinen Sohn nicht ehrt, wird auch von mir nicht geehrt. Amen. Nur wenige wurden geheilt. Und ich sage Ihnen, diese Menschen wussten, wer Jesus war. Können Sie mir folgen? Es ist sehr wichtig zu wissen, dass Gott Jahwe ist. Sagen Sie Jahwe, das ist der heilige Name Gottes, der unaussprechliche Name Gottes, das Tetragramm. Der Name JHWH in hebräischen Buchstaben, der Name Gottes. Wir sagen heute auch oft Jehova. Aber eigentlich ist es Jahwe. Und Jahwe ist der Gott, der seinen Bund hält. Schauen wir uns den Namen Jahwe und seine Bedeutung an. Haben Sie eine Bibel zur Hand? Ich werde Ihnen jetzt etwas zeigen. Es ist wirklich toll. Sind Sie bereit? Schauen Sie her. Schlagen Sie 1. Mose 1 auf, das allererste Buch der Bibel, 1. Mose. Wenn Sie das nicht finden, dann liegt das nicht daran, dass Sie die Bibel nicht kennen, sondern daran, dass Sie nicht wissen, wie man ein Buch aufschlägt. Auf der ersten Seite. Zumindest 1. Mose 1, Vers 1, das erste Kapitel der Bibel. Kapitel 1, schauen Sie es sich an. Am Anfang schuf Gott. Wer schuf? Gott. Und dieses Gott hier ist Elohim. Elohim ist eine Pluralform. Wenn Sie in Ihrer Bibel das Wort Gott finden, G-O-T-T, dann steht dort im Hebräischen Elohim. Das Alte Testament ist auf Hebräisch geschrieben. Dort steht Elohim, der Schöpfergott. Und Elohim ist ein Plural, aber wir sagen nicht Götter. Es ist ein dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gott schuf also den Himmel und die Erde. Amen. Schauen wir uns das ganze Kapitel an. Gott sprach, der Geist Gottes. Gott sah, Gott teilte, Gott rief, Gott sprach, Gott machte, Gott machte, Gott sprach. Gott rief, Gott sprach, Gott machte, Gott sprach. Hier steht überall Gott. Finden Sie das Wort Herr? Wenn in unserer Bibel Herr steht, dann steht dort Jahwe. Meist ist es Herr in Großbuchstaben oder mit zwei großen Buchstaben am Anfang. Dort steht also Jahwe, der Bundesgott. Der schon immer bestehende Gott. Aber wenn dort nur Herr in Kleinbuchstaben steht, heißt das nicht Herr Jahwe. Dann ist es Adonai. Können Sie mir folgen? Ich helfe Ihnen, Ihre Bibel zu verstehen, weil diese Namen dort nicht stehen. Und nun schauen Sie her. Das gesamte erste Kapitel enthält nie Herr in Großbuchstaben, sondern nur Gott, Elohim. Es gibt nur Elohim, weil er erschafft. Es gibt noch keinen Menschen, mit dem er einen Bund eingehen kann. Der Mensch kommt in diesem Kapitel zwar vor, aber es gibt noch keinen Bund mit den Menschen. Gehen wir zu Kapitel 2, schlagen Sie es auf. In Kapitel 2 finden wir diesen wunderbaren Ausdruck, Gott, der Herr. Gehen Sie zu Vers 5. Gott, der Herr. Sehen Sie das? Vers 7. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen, Staub von der Erde. Vers 8. Gott, der Herr. Bis hin zu Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Wir haben hier überall zwei Namen. Jahwe, Elohim. Sagen Sie, Jahwe. Elohim. Elohim. Mit anderen Worten, der Mensch ist auf die Bühne getreten und so sagt Gott, nun kann ich Jahwe sein. Jahwe ist, wer er ist. Elohim ist, was er tut. Elohim ist der Schöpfer, der oberste Schöpfer. Supreme Creator. Okay. Jahwe ist sein Name. Die Menschen reden mich mit Pastor an, nicht wahr? Pastor ist mein Beruf. Pastor ist nicht mein Name. Kleine Kinder nennen mich Pflaster, aber das ist auch nicht mein Name. Manche Leute sagen, heute gibt es Pasta zum Essen. Das bedeutet, sie tratschen über den Pastor. Aber ich heiße auch nicht Pasta, okay? Verstehen Sie, mein Name ist Joseph. Ich bin Joseph, euer Bruder, tretet her zu mir. Ich bin Joseph. Joseph ist mein Name und Jahwe ist Gottes Name, verstehen Sie? Jesus ist eine griechische Version. Wenn man Jesus sagt, ist das die griechische Version des hebräischen Namens Jeshua. Jeshua heißt, Jahwe rettet. Shua heißt retten. Jehova rettet, Jahwe rettet. Sein Name ist Jahwe. Jahwe rettet. Können Sie mir folgen? Also sehen Sie, bei der Schöpfung heißt es immer Gott, Elohim, Elohim, Elohim. Dann kommt Kapitel 2, der Mensch erscheint und nun ist Gott immer Gott der Herr. Aber schauen wir uns Kapitel 3 an. Da finden wir etwas sehr Interessantes. Es endet wieder mit Gott der Herr. Aber davor sehen wir etwas Interessantes. Ich zeige Ihnen aber zuerst noch Kapitel 4. In Kapitel 4 bekommt Eva ein Baby und sagt, ich habe einen Mann erworben, mit der Hilfe des Herrn. Hier ist es nur noch Jahwe. Nicht Elohim. Nicht Yahweh Elohim, sondern nur noch Yahweh. Sehen Sie das? Das zeigt, wie sich Ihre Erkenntnis entwickelt. Nun Kapitel 3. Hier steht es. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes. Ich zeige Ihnen, wie der Teufel vorgeht. Wollen Sie wissen, wie er unsere Gedanken angreift? Möchten Sie das wissen? In der Bibel steht, dass die Schlange listiger war als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, Yahweh Elohim hat alles gemacht. Aber sehen Sie, welchen Namen die Schlange gegenüber der Frau benutzte? Die Schlange kann nicht Herr sagen, Yahweh. Bei allem, was sie sagt, kann sie nie Herr sagen. Sie sagt nur Elohim. Sollte Elohim gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, Elohim. Auf einmal spricht sie wie der Teufel, Elohim. Wissen Sie, wie viele Leute zu mir kommen und sagen, Pastor Prinz, dieser Mann hat über Gott geredet. Pastor Prinz, jene Berühmtheit hat Gott gedankt. Ja, aber welchem Gott? Haben Sie gesagt, Yahweh Elohim? Haben Sie Jeschua gesagt? Welchem Gott? Wir haben den Juden all diese hebräischen Namen zu verdanken, verstehen Sie? Vielleicht sagen Sie, Pastor Prinz, geht es also um die richtigen Worte? Nein, es geht darum, was Sie denken. Wie Sie Gott anreden, bestimmt, was Sie von ihm empfangen. Manche Menschen der Welt lästern Gott, indem sie ihn den da oben nennen. So bezeichnen sie Gott. Sie werden ganz bestimmt nichts vom Herrn empfangen. Wissen Sie warum? Weil Gott nicht gut zu ihnen ist? Nein. Aber ihr Denken behindert sie. Sie haben eine ganz kleine, kümmerliche Vorstellung von Gott. Nur, dass Gott da oben lebt, das war's. Ich möchte heute ihr Denken erweitern. Beim Abendmahl, schauen Sie her, sagte Jesus, einer von euch wird mich verraten. Und dann geschah Folgendes. Alle Jünger wurden sehr betrübt und jeder von ihnen fing an, ihn zu fragen, Herr, doch nicht ich. Sagen Sie, Herr. Und jeder von ihnen fragte, sagen Sie, jeder von ihnen. Jeder von ihnen fragte, Herr, doch nicht ich. Und dann Judas. Warum hat Judas ihn verraten? Was war sein Problem? Ich sage es Ihnen. Wir finden die Antwort hier in diesem Vers. Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach, Rabbi. Doch nicht ich. Jesus spricht zu ihm, du hast es gesagt. Es kam aus seinem eigenen Mund. Wovon das Herz erfüllt ist, davon redet der Mund. Judas folgte Jesus nach und er sah all die Wunder. Aber er folgte Jesus mit dem Denken nach, wenn er Wunder tun kann, kann ich das auch. Wir machen heute Jesus im Christentum oft nur zum Lehrer, zum Rabbi. Mit anderen Worten, er ist nicht mehr jemand, der einen versorgt, wie der menschgewordene Gott. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer von mir isst, wird ewig leben. Wer von mir isst, wird nie mehr hungern. Ein normaler Mensch hat nicht das Recht, so etwas zu sagen. Jesus Christus ist nicht nur jemand, dem wir nachfolgen sollen. Wir können uns an Jesus Christus stärken. Er sättigt uns mit Kraft, Leben, Gesundheit, Erneuerung von Jugend und Stärke. Wir kommen nicht nur zu Jesus, um zu lernen, bis wir gesättigt sind. Nein, erst wenn wir gesättigt sind, können wir lernen zu tun, was er uns sagt. Aber die meisten Christen heute sehen Jesus nur noch als Vorbild, dass wir lernen, Wunder zu tun, weil er Wunder getan hat. Ja, auch das hat seine Berechtigung, verstehen Sie mich nicht falsch. Aber das Wichtigste ist, dass wir ihn als fleischgewordenen Gott sehen, der uns sättigt, den wir anbeten, mit dem wir Zeit verbringen und den wir loben. Und wissen Sie was? Dann stärkt er uns von innen heraus. Wir sollen ihn also nicht nur nachahmen. Wenn man jemanden nur nachahmt, muss man das aus eigener Kraft tun. Aber er sättigt uns. Und dann werden wir durch seine Kraft wie er.